so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut, dass nur er im trüben Fische hat der Hinz den Kunz bedroht. Doch am Ende vereint am Tische essen sie des armen Brot. Und die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Licht.